Dialog 4. Hallo, guten Tag. Hallo Heinz, hier Gisela. Sag mal, was ist denn jetzt mit heute Abend? Ja, wieso? Alles wie geplant. Wir haben viel eingekauft, Salate gemacht. Es ist alles vorbereitet. Aber es soll doch gegen Abend Gewitter geben. Und dann fällt ja die ganze Party ins Wasser. Ach, der Wetterbericht. Der stimmt doch sowieso nie. Und zur Not feiern wir halt im Haus weiter.